Protokolle 24-7. Die Pläne des Königs für die Gegenwart, noch mehr aber die für die Zukunft, werden selbst seinen nächsten Ratgebern unbekannt sein. Nur der König allein und drei Eingeweihte werden die künftigen Absichten kennen. Protokoll 24-8. In der Person des Königs, wer mit unbeugsamen Willen Herr seiner selbst und der Menschheit sein wird, werden alle die Verkörperungen des Schicksals und seiner unbekannten Pfade erblicken. Niemand wird wissen, was der König mit seinen Anordnungen erreichen will. Niemand wird wagen, seinen unbekannten Weg zu durchkreuzen.